Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 35 2010, The Bits of Peace. Und wenn ihr im Videostream das mitverfolgt, dann wisst ihr auch gleich, warum die Episode diesmal so heißt. Ich komme zu dem Thema noch etwas später, aber auf jeden Fall... Auf jeden Fall hat es damit mit dieser Verkleidung hier, Sonnenbrille, farbenfrohes Hemd, Bandana, ja, noch was auf sich. Übrigens, beim Einloggen hier auf Ustream habe ich gleich die Meldung bekommen, Zero Tolerance for Piracy, und ich habe natürlich gleich wieder Zero Tolerance for Privacy gelesen, was dann auch wohl ja, zutrifft. Nun denn, die Woche war wieder sehr, sehr interessant. Vor allem jetzt gegen Ende der Woche ging es nochmal richtig zur Sache, und deswegen gleich eins der wichtigsten Themen der Woche hier vorweg. Nämlich, das war über den Videocodec H.264. Hört sich schon an wie Hartz IV, ja. Ja, sagen wir so billig, könnte man auch fast sagen, war der Trick dann auch, das MPEG LA Konsortium da an den Tag gelegt hat. Denn die haben einfach so mal beschlossen, das ist ja schön erstmal, dass der Videocodec H.264 jetzt grundsätzlich immer kostenlos ist bei Nutzung von, also wenn man die Videos nicht kommerziell verwendet, das heißt, so wurde das nicht ausgedrückt, wenn man mit den Videos kein Geld verdient. Das ist natürlich erstmal schon ziemlich dehnbar, aber mal ganz davon abgesehen, bevor wir jetzt da drauf kommen und hier Haare spalten darüber, was ist eben ein Video, mit dem man Geld verdient und was ist das nicht, muss man gleich erstmal sagen, schön, dass die MPEG LA zugesichert hat, dass der Codec auch nach 2014 kostenlos sein wird für nicht kommerzielle, nicht kosten- oder geldproduzierende, das ist alles falsch ausgedrückt, ja, für Videos, die eben nichts kosten, ja, oder eben keine Werbung eventuell enthalten, aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal drauf. Sehr schön, aber nichtsdestotrotz bleibt H.264 eine unfreie Sache, mit Patenten belastet. Und von frei kann überhaupt keine Rede sein bei H.264. Und deswegen ist das natürlich auch für freie Projekte und freiheitsliebende Menschen und Menschen, die eben der offenen Denkweise mehr zugetan sind, eben keine Alternative zu WebM. Davon gehen auch die Presseleute aus, dass eben die MPEG LA nur deswegen gemacht hat, ich habe irgendwie Sprachprobleme, damit eben das WebM-Format, das ja Google initiiert hat, zusammen mit vielen anderen Firmen, darunter auch Nvidia, AMD und so weiter, und Skype auch, die haben, dass die eben jetzt hier ein bisschen den Wind aus den Segel genommen bekommen, ja, damit eben zumindest niemand mehr sagen kann, ja, dann könnte es ja trotzdem noch teuer werden nach 2014 und so weiter. Aber man darf eins nicht vergessen, wenn dies eben nur, wie die MPEG LA gesagt hat, für royalty-free Videos oder zutrifft, ja, dass es kostenfrei bleibt, dann wird es die großen Anzahl der Web-Publisher überhaupt gar nicht betreffen. Die müssen nach wie vor dann Lizenzen zahlen. Ja. Es ist eben so, dass Video ja auch nicht mehr, sag ich mal, frei ist, kostenfrei ist, wenn man zum Beispiel damit Werbung mit Werbung hier etwas verdient. Das heißt, es ist schon fraglich, wenn man eben auf einer Webseite Werbung drauf hat, dann verdient man mit der Webseite Geld oder man nimmt zumindest Geld ein. Wenn man dann jetzt eben seine Videos hauptsächlich auf dieser Seite veröffentlicht, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass man diese Videos dazu benutzt, um Einnahmen zu generieren über die Werbung, und dann ist es eben ein nicht mehr kostenfreies Video und würde unter die Lizenzen fallen. Also man sieht schon, die Unsicherheit, die Rechtsunsicherheit ist da riesengroß, ja, weil es keine richtige Definierung gibt. Wenn man jetzt sagt, okay, wenn die jetzt hingehen und sagen, okay, eine Firma muss man angemeldet haben, wenn man eine Firma angemeldet hat und innerhalb dieser Firma das Video verkauft, und zwar nur verkauft und es wird kein Geld zählen mit der Werbung, dann wäre es schon mal wieder ein Schritt besser. Das wurde aber eben so nicht gesagt. Und dennoch, selbst dann wären die Firmen immer noch diejenigen, die zahlen müssen. Und die Lizenzgebühren sind extrem hoch, weil es eine Pauschale ist. Auch das spielt wieder den großen Firmen sehr gut zu. Die großen Firmen müssen nämlich genauso viel zahlen wie die kleinen Firmen. Wenn mich nicht alles täuscht, war die Lizenzgebühr 5 Millionen Dollar, glaube ich. Nein, doch, 5 Millionen müsste es sein. Moment, ich muss mal gucken, ob da irgendwas steht. Also ich glaube, es waren 5 Millionen Dollar. Kommt mir zwar jetzt auch ein bisschen komisch vor, ein bisschen hoch. Das wäre schon Hammer. Aber ich meine, ich hätte das so gelesen. Auf jeden Fall muss eine kleine Firma eben mit 2, 3 Angestellten genauso viel zahlen wie ein Riesenunternehmen, das mit den Videos vielleicht zigtausend oder zig Millionen Dollar verdient. Und das ist schon, ja, Wahnsinn. Ne? Ich muss mal wirklich gucken, was das mit dieser Lizenzgebühr auf sich hat. Von der Höhe her ist, da habe ich mich jetzt selbst auf dem falschen Fuß erwischt. Na, gucke ich mal, ob ich auf die Schnelle was bekomme. Google ist ja mein Freund, ne? Okay, ja. Das kann ich hier jetzt so nicht erkennen. Ne, ist wohl auch schön. Ist wohl auch schön unterm Teppich gehalten worden. Egal, ich gehe mal davon aus, dass ich das noch richtig in Erinnerung habe. 5 Millionen Dollar pro Firma, egal wie viel Umsatz generiert wird. Und das ist dann natürlich für viele unglaublich hoch und das kann nicht gemacht werden. Ja. Entschuldigung, dass es jetzt hier so eine längere Pause gab. Also ihr seht schon, es ist alles ziemlich kompliziert und deswegen gibt es einfach keine Lösung zu WebM. WebM frei, offen, patentfrei, benutzt es. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass ihr hier was zahlen müsst. Und zudem können mehr Leute in Zukunft WebM sehen als H264-Format. Warum? Mozilla hat bereits jetzt sich zu Wort gemeldet. Es wird kein H264 in Mozilla geben, weil H264 kein offenes, freies Format ist, kein offener, freier Codec. WebM ist ein offener, freier Codec, deswegen wird Firefox ausschließlich auf WebM setzen und nicht H264 implementieren. Opera hat ebenfalls ja schon vorher angekündigt, dass sie nur WebM unterstützen werden. Ob die sich jetzt allerdings noch für H264 entscheiden, weiß ich nicht genau. Das ist durchaus möglich, aber dennoch bleiben die fast 30% Firefox-Benutzer. Und das heißt, im Vergleich dazu wären es dann 94%, die WebM schauen können. Die 6% sind die Safari-Nutzer. Ja, dem gegenüber stehen eben nur rund 70%, die H264 angucken können. Also, liebe Web-Developer, wenn ihr sicher sein wollt, dass jeder eure Videos angucken kann, dann müsst ihr auf WebM setzen und nicht auf H264. WebM kann jeder anschauen, H264 nicht. Ja. Jo, also das war auf jeden Fall eins der großen Themen. Und jetzt habe ich auch noch ein Thema, das mich schon längere Zeit verfolgt. Da wollte ich schon längere Zeit darüber sprechen. Und zwar über, sag ich mal, die allgemeine Lage momentan, was die Bestrebungen von Regierung und anderen, sag ich mal, Organisationen betrifft, die eben Freiheit immer weiter einschränken wollen. Und da sind wir jetzt teilweise auch ein bisschen selbst schuld. Ja, wir konzentrieren uns auf solche Sachen wie Street View fertig zu machen. Auch da habe ich übrigens noch wieder mal was am Ende. Statt dass wir die wahren Bedrohungen sehen, und wir lassen uns momentan zu stark einschüchtern, wenn ich hier solche Nachrichten sehe wie No Zero to Tolerance to Privacy, da könnte ich kotzen, ja, nicht weil ich Piracy gut finde, sondern weil es keine Piracy gibt im Softwarebereich, ja. Ganz einfach, wie Richard Stallman gesagt hat, ich habe noch nie einen Pirat gesehen, der jetzt hingeht, den Firmen eine CD klaut, alles abschlachten mit einem Schwert, mir die CD bringt, ja, und dann trinken wir zusammen ein bisschen rum und feiern die ganze Nacht durch, vergewaltigen ein paar Frauen. Also ich weiß nicht, was da diesen Leuten in ihren Köpfen Vorgang ist, als sie probiert haben, Piracy zu nutzen, also Software Piraterie, das ist ja unglaublich, ja. Blödsinn, kann ich nur sagen. Blödsinn. Und genauso blödsinnig sind auch diese Kampagnen, ja. Denn freie Information kann man nicht aufhalten, ganz klar. Und ich habe dazu auch was geschrieben. Und das möchte ich euch einfach mal jetzt vorlesen, weil das ist auch, ja, da schon mal ein bisschen umfangreicher, ja. Ich bin einfach zu einem Schluss kommen, ja. Wir brauchen eine Hippie-Bewegung des Informationszeitalters. Wisst ihr, es gibt Zeiten, da frage ich mich, was die Leute sich dabei denken oder ob sie überhaupt denken. Aber manchmal ist es gerade das Denken, das zu etwas führt, das man so gar nicht haben wollte. Und lasst mich da mal ein bisschen weiter ausholen. In den 60ern und den frühen 70ern gab es eine Hippie-Bewegung, ja, wie ihr alle wisst, die ausgehend von den USA sich weltweit verbreitete. Ungeachtet der negativen Aspekte hatte dies Auswirkungen nicht nur auf das Denken einer einzelnen Generation, sondern auch auf weitere Menschen. Es führte zu mehr Rassenoffenheit, gab Frauen mehr Macht und festigte deren Position in der Gesellschaft. Sie erlaubte uns Dinge zu tun, bei denen viele vorher noch nicht mal gewagt haben, daran zu denken. Ja, mehr Freiheit bei Sexualität, sein, was du willst und ein Gefühl haben, dem Kosmos freien Lauf zu lassen. Ja. Ob da viel auch die Drogen mitgemacht haben, weiß ich nicht. Viele Dinge waren illegal damals, ja, was die Hippie-Bewegung getan hat. Aber das zählte nicht. Es gab wichtigere Dinge als einige Bücher mit Buchstaben, die einem vorschreiben, was erlaubt ist und was nicht. Und viele Leute wurden verhaftet für Dinge, die durch diese Bewegung später normal oder mehr oder minder akzeptiert wurden. Nicht alles, aber das meiste davon. Um es kurz zu machen, es brachte die Freiheit auf eine neue Ebene. Egal, ob man es mag oder nicht, sie taten es. Aber so wie die Zeit vergeht, vergessen wir auch. Und nun langsam aber beständig verlieren wir mehr und mehr von dieser teuren Freiheit. Wir können noch nicht mal mehr eine offene Diskussion über Sex im TV haben in den USA. Wir verdammen Nacktheit und verstecken sie vor unseren Kindern, als ob es etwas Böses und Unnatürliches wäre. Ich habe zwar noch nie ein Baby mit Kleider zur Welt kommen sehen, aber bitte. Wir werden zu den Spießern, vor die uns eine andere Generation, eine ältere Generation immer gewarnt hat. Und es wird noch schlimmer. Während wir immer tiefer ins Informationszeitalter vordringen, versuchen die Regierungen rund um die Welt, ja auch die westlichen, ja, diese Informationen zu kontrollieren und zu bestimmen, wer wann was an Informationen bekommt. Sie haben einen mächtigen Verbündeten, die Content-Industrie, meiner Meinung nach die schlimmsten Blutsauger seit Abschaffung der Sklaverei. Sie nehmen die Werke von Autoren und verkaufen sie an andere und erzählen den Leuten, sie würden die Autoren beschützen. Nun, ihr könnt darüber denken, wie ihr wollt, aber das kann in einer offenen und freien Gesellschaft im Informationszeitalter nicht funktionieren. Das würde allenfalls in einem totalitären System, in dem alles kontrolliert würde, ohne Freiheit funktionieren. Die einzige Freiheit würde dann darin bestehen, zu arbeiten, bis du alt bist, um dann zu sterben. Wir sind an einer Stelle in der Geschichte angekommen, in der es entschieden wird. Was wir brauchen, ist eine neue Hippie-Bewegung. Die Informationshippies. Eine Bewegung mit freiem Geist, nicht nur für Daten, für die Bits und Bytes, sondern auch für die Realität. Es gibt zwar gute Ansätze, wie die freie Softwaregemeinde zum Beispiel, aber diese können nicht die Gedanken der Menschen erreichen in der realen Welt. Also Leute, die nicht direkt etwas zu tun haben mit Software und Computer, und es sind eben noch nicht die Massen. Ja, die Massen sind noch keine Geeks. Leute, die nichts damit am Hut haben, bekommen so die Nachricht von Offenheit und Freiheit nicht. Es mag für unsere Nachkommen irrelevant sein, weil die dann alles im Internet und am Computer erledigen. Ja, aber dann ist es bereits zu spät. Ja. Jetzt wird entschieden, jetzt werden die Weichen gestellt. Informationen beschränken sich eben nicht nur auf Nachrichten oder Wissen, obwohl sie das wichtigste Element darstellen, das es zu schützen gilt, sondern auf jedes Bit an Daten. Wir werden mehr und mehr zu Konsumenten. Wenn aber der ganze Content weggesperrt wird und nur gegen Geld verfügbar ist, wie kann man dann frei sein? Freiheit sollte kein Geld benötigen, sonst ist das Geld die einzige Freiheit, die man hat. Wir brauchen eine Bewegung, die sich nicht den Regeln von Firmen unterwirft. Wir müssen einsehen, dass unsere Regierungen möglicherweise nicht so frei sind, wie wir es vielleicht gerne hätten. Wir müssen die Regeln wieder erweitern für das Informationszeitalter, für ein neues Zeitalter der Freiheit. Redet über Sex in der Öffentlichkeit, redet über das Austauschen von Software, redet über das Austauschen von Informationen. Noch besser, tauscht diese Informationen aus. Lasst euch nicht einschüchtern von denen, die euch diese Freiheit nicht geben wollen. Benutzt diese Informationen frei und offen für jeden. Lasst die kosmische Energie wieder scheinen auf die alten, überholten Denkweisen und durchbrecht sie. Wir sind wichtig, wir haben Macht, wir haben Wissen, wir haben Informationen, wir haben gleichberechtigten Zugang auf jedes Bit öffentlicher Daten. Wir haben unsere Freiheit. Lasst sie uns sichern für die Zukunft, in der alle Männer und Frauen gleichberechtigten Zugang auf jedes Bit öffentlicher Daten haben. Wo jeder jedes Stück Musik, Video und Information nutzen kann für seine eigenen nicht kommerziellen Artikel, die ebenfalls frei sind. Lasst uns dies Leben nicht nur hinter unseren Computermonitoren, mit unseren Gadgets oder auf Twitter. Lasst uns diese Gedanken wieder ins Abenteuer stürzen, in der realen Welt. Ja, lasst uns unsere Freiheit nutzen, um alles friedlich auszudrücken, was wir wollen, ohne Einschränkungen. Vergesst die Grenze einmal mehr und vergesst eure Scham, denn es kann keine Scham geben, außer die Bits der Zukunft unserer Kinder zu verstecken und das zu kommerzialisieren, was essentiell ist für das menschliche Dasein: Kreativität. Nach dieser grandiosen Ansprache, die ich aber wirklich so tatsächlich so meine, Das ist meine Sichtweise momentan auf die Situation und auf das, was wir tun müssen. Ja. Gibt es dann gleich die passende Meldung diese Woche hinterher? Ja. Nach dem Artikel ist das übrigens erst passiert. Ja. Nicht, dass das irgendwas damit zu tun hätte, aber es soll zeigen, dass das nicht der ausschlaggebende Grund gewesen ist. Die GEMA, ja, will mal wieder die Sperrung von YouTube haben. Ah, das ist mal wieder was ganz Neues, ja. Das ist so richtig wieder eine schöne Theatervorstellung, ja. Ein Kontrollorgan, Firma kann man ja die GEMA irgendwie nicht nennen, ja. Will mehr Kohle haben, ja, für Sachen, von denen sie überhaupt gar keinen Einfluss drauf hat, ja. Weil YouTube gehört eben nicht der GEMA, klar, das fuchst die natürlich, dass das die erfolgreichste Videoplattform des Planeten ist, ja, und ungeachtet von Verhandlungen in anderen Ländern, die anscheinend auch wunderbar funktionieren, ist natürlich unsere deutsche GEMA wieder hier als ja, als, ich würde fast sagen, als Abzocker der Nation aufgetreten, ja, das ist meine Meinung. Und verlangt eben von YouTube mehr Kohle. Ja, und da wird natürlich dann auch wieder auf diese ja bekannte Drüse gedrückt. Ah, das wäre illegal. Ja, das Verhalten bezeichnen die GEMA als illegal von YouTube. Ja, und derzeit zahlt YouTube keine GEMA-Gebühren. Ja, ganz klar, weil es wurden ja die Verträge wurden ja schon quasi aufgelöst und YouTube will eben nur noch dann in Deutschland GEMA-freies Material zeigen. Das ist übrigens der Grund, warum ihr bei jedem zweiten Video, wo ihr draufklickt, mittlerweile dann eine Nachricht bekommt: Dieses Video ist in Ihrer Region nicht verfügbar. Ja, da müsste noch unten drunter stehen: Dank GEMA. Ja? Man kann natürlich argumentieren: Klar, wer sowas veröffentlichen will, solchen Content, und nicht zahlen will, der darf das eben auch nicht tun. Und dann ist alles okay. Genauso macht das jetzt YouTube, was offenbar hier die Schwierigkeit ist, dass eben noch, Moment, 600 waren das, glaube ich, ja, 600 Videos, die würden GEMA pflichtig sein. Aber Google zahlt dafür nicht. Das sind natürlich, können teilweise Videos sein, die eben frisch eingestellt wurde und Google noch nicht kontrolliert hat, bei denen auch noch keine Meldung vorliegt, ja, wo dann eben eine Anfrage kommt und sagt, ja, hier, das Zeug ist illegal, das müsst ihr sperren. Ja, da bleibt es natürlich auch drin, wenn keine Anfrage kommt oder keine Sperre Anfrage von der Industrie. Gut. Es sind, ob da jetzt Werke dabei sind, wie schon passiert. Ich habe ja letzte Woche oder was vorletzte Woche drüber gesprochen mit Mario Sixtus. Der hatte ja auch ein Problem, dass seine Videos bei Vimeo gesperrt wurden, ja, obwohl er alle Rechte daran hat. Also, es ist nicht so, dass wenn die GEMA jetzt sagt, das ist illegal, dass es dann auch illegal ist, dann muss man erst mal gucken, ob da die GEMA nicht auf dem Holzweg ist. Denn zum Beispiel, wenn in dem Video Musik, der unter einer Creative Commons License benutzt wird, dann geht das die GEMA überhaupt nichts an. Ja? Und genauso hier ist es ja auch mit dem Podcast. Ja? Wir haben lizenzfreie Musikausschnitte für das Intro und für das Outro. Und ja, da habe ich auch konsequent darauf geachtet, dass es auch lizenzfrei ist. Und ja, jetzt kann natürlich irgendjemand kommen und kann sagen, ja, hier, da ist doch sicherlich wieder GEMA-Gebühr fällig. Wird's aber eben nicht. Und das sieht man auch, wohin der Weg geht. Ja, wenn dann zum Beispiel irgendein Geklimper im Hintergrund wichtiger wäre bei so einem Video zum Beispiel auf YouTube als eben der eigentliche Inhalt. Ja. Also Leute, ganz einfach, wir wissen, wie man das Problem löst. Google bitte sperrt komplett alles, was GEMA belastet ist, für Deutschland, komplett. Ja. Wir brauchen den GEMA-Kram nicht. und bietet eben euren Benutzern Alternativen an, wie eben Creative Commons, Creative Commons License, Songs, Tracks und so weiter. Und diese können mit eingebunden werden. Ein riesiges Repertoire gibt es übrigens auf Yamendo.com. Da findet man eigentlich für alles was. Und das kann jeder auch schon machen. Also auch die Videos machen, sind hier gefragt, ja. Macht eure Videos nicht mit GEMA verseuchter Musik, sondern macht sie mit freier Musik, wie eben mit, unter einer die eben zum Beispiel unter einer Creative Commons License stehen. Ja, also so sieht das aus und das war schon ziemlich heftig. Immerhin, es wurde schon mal gleich klargestellt von dem Hamburger Landgericht, dass die Videosperrung auf YouTube nicht dringlich ist. Die GEMA wollte sofort diese Sperrung erwirken, ja, sofort in einem Eilverfahren. Das sah hier eben das Hamburger Landgericht überhaupt nicht und deswegen gibt es auch keine vordringliche Sperrung jetzt. Ja, da heißt auch nur wieder mal, ne, wie so oft, Google kämpft für unsere Freiheit, wir treten Google in den Arsch. Zumindest in Deutschland. Und das bringt auch wieder unseren guten Jeff Jarvis auf den Plan, denn der bleibt da dran und titelt so schön in seinem Blog The German Paradox Continued. Ja, da hat er sich schon mal gewundert über diese Doppelmoral, ja. Bei den Deutschen, was Google Street View angeht. Und da muss man schon sagen, also da habe ich auch den Kopf geschüttelt schon, was da bei uns los ist. Also ich sag mal so, ja, diese ganzen Daten, die jetzt da Google haben, boah, Google kennt uns alle und, boah, und wir können uns nicht mehr verstecken, boah, Hilfe und so weiter. Also erstmal, ich habe es ja schon so oft gesagt, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, keine Google-Dienste zu nutzen. Das bleibt jedem selbst überlassen. Und das können wir aber halt nicht, wenn unsere Regierung mal wieder unsere Privatsphäre kaputt macht, ja, mit Online-Durchsuchung, Vorratsdatenspeicherung und so weiter und so weiter. Gut, also erstmal das hier für den Hardcore-Anti-Googler. Die anderen sollten mal darüber nachdenken, was für Daten Google denn hat und welche Daten andere Firmen schon haben, die es so schlimm machen, dass es auch niemand darauf ankommt, dass Google die Daten hat. Zum Beispiel schreibt er hier, die Deutsche Telekom hat ein Online-Telefonbuch. Und da kann man verschiedene Leute finden, ja. Inklusive einer Ansicht des Hauses von vier Blickrichtungen, ja, und eine Ansicht zum Beispiel des Hinterhofs, ja, und so weiter und so weiter. Also dieses Online-Phonebook ist schon relativ groß aufgebaut, ja. Ich glaube, das sind fast alle drin, die eben im normalen Telefonbuch eingetragen sind, aber eben zusätzlich auch manche mit diesen Ansichten von dem Haus komplett. Niemand hat sich aufgeregt, ja klar, weil es halt niemand anscheinend groß weiß, ja, niemand wissen will. Ich weiß nicht, ist ja die Telekom, ja, die gute alte Post, ja, ne, früher, und die dürfen das, ja, die dürfen das. Wenn die Daten ins Netz stellen, dann, ja, auf die Telekom-Seite geht ja schließlich kein Verbrecher drauf. Ne? Klar. Dann die Sidewalk. Ja. So still und heimlich ist der online gegangen und hat eben ähnlich wie Street View auf Straßenebene Touren durch sieben deutsche Städte schon gemacht, inklusive Parks und alles. Und naja, das sollte man mal vielleicht durchgucken, da findet man bestimmt auch ein paar nackte Menschen, sagt er, ja. Wobei ich das nicht schlimm finde, aber vielleicht diese Menschen, die dann nackt im Internet stehen, ja, die finden das vielleicht schlimm. Dann geht es hier noch relativ weit, oder geht es hier mit relativ vielen noch weiter, ja, auch Mario Sixtus wurde übrigens nochmal erwähnt, ja. Es ist schon ganz traurig. Also Google Street View ist so schlimm, ne? Aber naja, die anderen dürfen das. Also, ich würde mich mal wirklich interessieren, was jetzt passiert, wenn jetzt die deutsche Regierung sagt, okay, Street View, wir bringen ein Gesetz ein, wir verbieten Street View komplett und machen unseren eigenen Dienst. Ja? Das nennt sich dann Bundesview oder sowas, ja. Und dann würden doch die ganzen, sag ich mal, zwar knallhart, die ganzen Leute da, ja, wo sich jetzt hier gegen Google aufregen, die würden doch dann wahrscheinlich hier sogar den Bundesview freudig begrüßen. Ja, genau. Also, naja, okay. Ich habe ja auch letzte Woche wieder Berichte gesehen, ja, von Leuten, die stolz in einem großen deutschen Boulevardplatz, ja, sich vor ihr Haus stellen und stolz bekennen, wir haben Google Street View widersprochen, bei uns darf nichts gezeigt werden, bei uns wird alles verpixelt. Und dann stehen die in diesem Pressefoto, das jetzt nicht nur in Deutschland gezeigt wurde, sondern fast um die Welt ging, ja, auf ihrem Haus, vor ihrem Haus, werden mit Namen genannt, ja, ach Gott, Leute, also. Ich muss schon sagen, wie dumm kann man eigentlich noch sein? So, jetzt habe ich aber mal wieder ganz, ganz stark geschimpft, ja. Aber es ist noch was Trauriges passiert, wirklich ziemlich traurig die Woche. Und zwar der große Anime-Drehbuchautor und Filmregisseur Satoshi Kon ist tatsächlich gestorben am 25. August, japanischer Zeitrechnung. Klar, weil hier steht in Deutschland immer der 24. August, aber das war natürlich 25. August in Japan. Ja, der gute Mann hat uns so viele geniale Filme gebracht, wie zum Beispiel Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Ghostfathers, Paprika. Und 2011 wird wohl auch ein neuer Film von ihm kommen, Yumemiru Kikai. Und der wird wohl weitergeführt werden, also beendet werden, der Film von dem Team. Und das heißt, wir dürfen noch ein Vermächtnis 2011 von ihm sehen. Bei uns wird es bestimmt 2012 oder 2013, bis das rauskommt. Von dem fabelhaften Satoshi Kon. Und es hat mich wirklich bedrückt, weil das war wirklich ein großer Mann, großer Filmregisseur, wer diese Filme, diese Animes angesehen hat, der hat sofort erkannt, das ist mehr als schnöde Unterhaltung und 46 war er. Leider nur 46. Gut, damit lass ist auch für heute bewenden. Trotz der traurigen Nachricht am Schluss wünsche ich euch alles Gute für die kommende Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Und denkt dran, ja, be a hippie, an information hippie.